uns erhoben. Oder was? Wir leben, lieben, atmen gemeinsam in unserem Land, in unserem Land, in unserem Land. Geboren, verloren, erhoben. Was ist dein Ziel? Wo willst du hin? Alles scheint sinnlos und macht doch Sinn. Was ist dein Ziel? Geh nicht allein. Augen auf, schau nach vorn. Lass uns schreien, auch leise. Leise.